Und guckst du dann auch, was ist die Geschichte, wie sind die nach Deutschland gekommen, wer hat die auf welche Weise hier hingebracht? Ach so, nein. Untersuchst du das auch? Nein, weil das hat keinen Sinn. Weil, okay. Das hat keinen Sinn mehr, weil die Skulpturen, die hier gekommen sind, das ist auch eine Botschaft. Es steckt auch eine Botschaft dahinter. Es geht nicht um zu suchen, wer was gekauft hat oder geklaut hat. Nein. Die Botschaft ist, warum sind die überhaupt hierher gekommen? Das ist was ich suche. Warum sind die überhaupt hierher gekommen? Die sind hierher gekommen. Man hat die geklaut oder gekauft, weil die Zeit war zu Ende. Das heißt, deren Macht war zu Ende. Deswegen, die sollen woanders gehen. Claudia, diese Maske, ne, die sind Götter, wie Buddha, die sind Götter. Das heißt, die bestimmen selbst. Und das ist, was die Leute nicht wissen. Die sehen das als Skulptur, das steht im Museum. Aber ich sehe die anders. Ich frage, warum seid ihr hier gekommen? Ich spreche mit diesen Göttern. Ne? Und dann sagen die, weil die Zeit um war. Das heißt, die Zeit, guck mal, alle Zivilisation hat immer eine bestimmte Zeit. Ne? Und wenn die Zeit um ist, die bestimmen, wir gehen woanders. So ist das. Und als ich das verstanden habe, dann habe ich meine innere Ruhe wiedergefunden. Habe ich gesagt, siehst du, ich bin zu Hause, weil die Sachen sind ja hier. Verstehst du? Mhm. Das heißt, bei mir ist eine gewisse Ignoranz weg. Weil das hat ja keinen Sinn, warum sollen die nur in Afrika bleiben? Weil wir bestimmen nicht, die bestimmen. Das ist umgekehrt. Wir sollen die Sachen umgekehrt sehen. Ne? Und wenn die bestimmen, die sollen jetzt nach Deutschland oder nach Asien, dann gehen die auch. Und jetzt, das ist meine Geschichte und das ist meine Sichtweise. Das heißt, wenn ich die Sachen als die Kunstsache als Götter sehe, dann kann ich mit diesen Göttern reden, Fragen stellen und danach kriege ich Antwort und dann habe ich meine innere Ruhe. Aber sind die denn in einem Museum gut aufgehoben? Ja, ich denke schon, weil die haben selber gewollt, ja, da zu sein. Weil die kommunizieren. Ja, die kommunizieren, ja. Ja. Die kommunizieren dann durch die Museumspädagogen und die machen schlaue Führungen und die stecken wir uns dann mit Kopfhörer in die Ohren und lassen uns erzählen. Aber was die kommunizieren, kriegen die Museum nicht mit. Weil die sehen diese Kunstsachen nicht als Götter, die sehen die als Skulptur. Verstehst du? Aber bei mir ist ja anders. Ich sehe die als Götter. Und ich kenne auch die Sprache. Welche Sprache reden die? Ich kenne die Sprache. Ich kann meine Muttersprache sprechen. Und dadurch wir kommunizieren. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, die Kuratoren, die wissen gar nicht, dass das Götter sind. Nee, das wissen die nicht. Ja, die sehen die Skulpturen als Skulpturen. Ja. Und als ich einmal war, ich weiß nicht, mit wem habe ich geredet, die sagen, oh, das ist Kunst. Ich habe gesagt, nein, das ist echt. Auch mein Großvater hatte das. Er sagte, ja? Ich habe gesagt, ja, siehst du? Genau. Aber das heißt also, diese Götter haben ja dann nicht viel Macht. Nur die Macht, die du ihnen verleihst, wenn du dich als Medium anbietest. Die suchen mich aus, nicht umgekehrt. Ich habe die nicht ausgesucht, die suchen mich aus. Mhm. Ich bin deren Vertreter, na? Die laut sprechen kann. Die haben mich ausgesucht. Mhm. So sehe ich die Sachen. Mhm. So habe ich die verstanden. Mhm. Auch der Mann, der zu mir gekommen ist, hat gesagt, Clarisse, ich weiß, wo die Sachen sind. Die haben ihn kontaktiert und der hat mich dann kontaktiert. Wir sind dann da gefahren. Und als wir am Tag, wo wir nach Bochum gefahren sind, das hat schon angefangen zu regnen. Und sagt der Mann, oh Clarisse, das ist, es regnet, das ist nicht schön. Ich habe gesagt, nein, das ist ein Zeichen, dass du zu mir, das ist ein Zeichen, weil die sind Wassergötter. Ist ein Segen. Regen ja. Ist Segen. Genau, die sind Wassergötter und die müssen ein Zeichen geben, dass die mit uns sind. Und deswegen regnet es sich. Und dann sagt er, ja, ich habe gesagt, ja. Ja, das ist ja, ein ganz dichtes Netzwerk von Beziehungen. Ja. Wahrscheinlich war dieser Mann, der dich angesprochen hat, wahrscheinlich auch schon von dir sensibilisiert, weil du ihm davon erzählt hattest. Genau. Siehst du? Ja. Mhm. Ja. Und dann verdichtet sich das und dann kommt so etwas dabei raus. Ja. Schon? Ja. Ja. Und die ganze Zeit, wo wir dort waren in Bochum, das hat nur geregnet. Ich habe gesagt, das ist gut so, weil ich verstehe diese Sprache. Ne? Ja.